Teile. Manches Mal nur wenige Monate dauernde Zugehörigkeit zur Partei. Ja, nur zur SA. Genügt es zur Beförderung in eine höhere SA-Dienststelle, die der alte SA-Führer nicht nach Jahren erreichen konnte. Fünftens, das Auftreten dieser zum großen Teil mit der Bewegung überhaupt nicht verwachsenen einzelnen SA-Führer war ebenso unnationalsozialistisch wie manches Mal geradezu abstoßend. Es konnte aber nicht übersehen werden, dass gerade in diesen Kreisen eine Quelle der Beunruhigung der Bewegung auch dadurch gefunden wurde, als ihr mangelnder praktischer Nationalsozialismus sich in sehr unangebrachten neuen Revolutionsforderungen zu verschleiern versuchte. Ich habe auf diese und eine Reihe weiterer Missstände des Stabschef Röhm hingewiesen, ohne dass irgendeine fühlbare Abhilfe, ja auch nur ein erkennbares Eingehen auf meine Aufstellungen eingetreten wäre. Im Monat April und Mai nahmen diese klar ununterbrochen zu. Zum ersten Mal erhielt ich in dieser Zeit aber auch aktenmäßig belegte Mitteilungen über Besprechungen, die von einzelnen höheren SA-Führern abgehalten worden waren und die nicht anders als mit grober Ungehörigkeit bezeichnet werden mussten. Zum ersten Mal wurde in einigen Fällen unableugbar bewiesen, dass in solchen Besprechungen Hinweise auf die Notwendigkeit einer neuen Revolution gegeben wurden, dass Führer die Aufforderung erhielten, sich für eine solche neue Revolution innerlich und sachlich vorzubereiten. Stabschef Röhm versuchte, alle diese Vorgänge in ihrer Wirklichkeit abzustreiten und erklärte sie als versteckte Angriffe gegen die SA. Die Belegung einzelner dieser Vorfälle durch Angaben Beteiligter führte zur schwersten Misshandlung dieser Zeugen, die meist aus den Reihen der alten SA stammten. Von Ende April war sich die Führung der Partei sowie eine Anzahl davon berührter staatlicher Institutionen im Plan darüber, dass eine bestimmte Gruppe höherer SA-Führer bewusst zur Entfremdung der SA von der Partei sowie den anderen staatlichen Einrichtungen beitrug oder zumindest diese nicht verhindere. Der Versuch, auf dem normalen Dienstweg Abhilfe zu schaffen, blieb immer wieder erfolglos. Stabschef Röhm sicherte mir persönlich stets Untersuchung der Fälle und Entfernung der Schuldigen bzw. der Maßregelung zu. Eine sichtbare Wandlung trat nie ein. Im Monat Mai liefen bei einigen Partei- und Staatsstellen zahlreiche Anklagen über Verstöße höherer und mittlerer SA-Führer ein, die aktenmäßig belegt nicht abgestritten werden konnten. Von verhetzenen Reden bis zu unerträglichen Ausschreitungen führte hier eine gerade Linie. Die Entschlossenheit der nationalsozialistischen Staatsführung, solchen Exzessen einzelner unwürdige Elemente, die Partei und SA nur mit Schande beladen, ein Ende zu bereiten, führte zu sehr heftigen Gegenwirkungen von Seiten des damaligen Stabschefs. Erste nationalsozialistische Kämpfer, die zum Teil fast 15 Jahre lang für den Sieg der Bewegung gerungen hatten, nur als hohe Staatsbeamte an führenden Stellen unseres Staates die Bewegung repräsentierten, wurden wegen ihres Vorgehens gegen solche unwürdige Elemente zur Verantwortung gezogen. Das heißt, Stabschef Röhm versuchte, diese ältesten Streiter der Partei durch Ehrengerichte die sich zum Teil aus jüngsten Parteigenossen oder sogar aus Nicht-Parteigenossen zusammensetzen, maßregeln zu lassen. Diese Auseinandersetzungen führten zu sehr ernsten Aussprachen zwischen dem Staatschef und mir. Ich nenne mir zum ersten Mal Zweifel in die Loyalität dieses Mannes aufstiegen. Nachdem ich viele Monate jeden solchen Gedanken von mir zurückgewiesen hatte, nachdem ich vorher jahrelang mit meiner Person diesen Mann in unerschütterlicher treuer Kameradschaft gedeckt hatte, begannen nun allmählich Warnungen, vor allem auch meines Stellvertreters in der Parteiführung Rudolf Hess, mir Bedenken einzuflößen, die ich selbst bei bestem Wollen nicht mehr zu entfressen vermochte. Es konnte vom Monat Mai ab keinen Zweifel mehr geben, dass Stabschef Röhm sich mit ehrgeizigen Plänen beschäftigte, die im Falle ihrer Verwirklichung nur zu schwersten Erschütterungen führen konnten. Wenn ich in diesen Monaten immer wieder zögerte, eine letzte Entscheidung zu treffen, dann, meine Parteigenossen, geschah es aus zwei Gründen. Erstens, ich konnte nicht ohne weiteres mich mit dem Gedanken abfinden, dass nun ein Verhältnis, das ich auf Treu aufgebaut glaubte, eine Lüge sein sollte. Und zweitens, ich hatte noch immer die stille Hoffnung, der Bewegung und meiner SA die Schande einer solchen Auseinandersetzung zu ersparen und die Schäden ohne schwerste Kämpfe vielleicht doch beseitigen zu können. Allerdings brachte das Ende des Monats Mai immer bedenklichere Tatsachen an das Tageslicht. Stabschef Röhm begann sich nicht nur innerlich, sondern auch mit seinem gesamten äußeren Leben von der Partei zu entfernen. Alle die Grundsätze, durch die wir groß geworden waren, verloren ihre Geltung. Das Leben, das der Stabschef und mit ihm ein bestimmter Kreis zu führen begonnen hatte, war für jede nationalsozialistische Auffassung unerträglich. Es war nicht so furchtbar, dass er selber und sein ihm zugetaner Kreis alle Gesetze von Anstand und einfacher Haltung brachen, sondern schlimmer noch, dass dieses Gift sich nunmehr in immer größeren Kreisen auszubreiten begann. Das Schlimmste aber war, dass sich allmählich aus einer bestimmten gemeinsamen Veranlagung heraus in der SA eine Sekte zu bilden begann, die den Kern einer Verschwörung nicht nur gegen die moralischen Auffassungen eines gesunden Volkes, sondern auch gegen die staatliche Sicherheit abgab. Die im Monat Mai vorgenommenen Durchprüfungen der Beförderungen in einigen bestimmten SA-Gebieten führten zur schrecklichen Erkenntnis, dass Menschen ohne Rücksicht auf nationalsozialistische und SA-Verdienste in SA-Stellungen befördert worden waren, nur weil sie zum Kreis dieser besonders Veranlagten gehörten. Einzelne ihnen wohlbekannte Vorgänge, zum Beispiel der des Standartenführers Schmidt in Breslau, enthüllten ein Bild von Zuständen, die als unerträglich angesehen werden mussten. Mein Befehl, dagegen einzuschreiten, wurde theoretisch befolgt, tatsächlich aber sabotiert. Allmählich entwickelten sich aus der Führung der SA drei Gruppen. Eine kleine Gruppe von durch gleiche Veranlagung zusammengehaltenen Elementen, die zu jeder Handlung fähig sich blind in der Hand des Stabschefs Röhm befanden. Es waren dies in erster Linie nicht den Führern in der obersten Leitung selbst, die SA-Führer Ernst aus Berlin, Heinz in Schlesien, Heinz in Sachsen, Heidelberg in Pommern. Neben diesen stand eine zweite Gruppe von Führern der SA, die innerlich nicht zu diesem Kreis gehörte, allein aus einfacher soldatischer Auffassung sich dem Stabschef Röhm zum Gehorsam verpflichtet fühlten. Und diesen gegenüber stand eine dritte Gruppe von Führern, die aus ihrer inneren Abneigung und Ablehnung Kehl machten und zum Teil daher von verantwortlichen Posten entfernt worden waren, zum anderen Teil bewusst beschäftigt geschoben und in vieler Beziehung außer Betracht gelassen wurden. An der Spitze dieser infolge ihrer grundsätzlichen Anständigkeit abgelehnten alten SA-Führer stand der heutige Stabschef Lutze sowie der Führer des S-100. Ohne mich jemals davon zu verständigen und ohne dass ich es zunächst auch nur ahnte, hat Stabschef Röhm durch Vermittlung eines durch und durch korrupten Hochstaplers, eines Herrn von A, Ihnen allen bekannt, die Beziehung zu General Fleischer aufgenommen. General Fleischer war der Mann, der nun den inneren Wunsch des Stabschefs Röhm den äußeren Ausdruck verlieh. Ihr wart, der konkret die Auffassung fixierte und vertrat, dass erstens das heutige deutsche Regiment unhaltbar sei, dass zweitens vor allem die Wehrmacht und sämtliche nationalen Verbände in einer Hand zusammengefasst werden müssten, dass drittens der dafür allein gegebene Mann nur Stabschef Röhm sein könnte, und das viertens, Herr von Papen entfernt werden müsste und er bereit sein würde, zunächst die Stelle eines Vizekanzlers einzunehmen. Dass weiter auch noch andere wesentliche Veränderungen des Reichskabinetts vorgenommen werden müssten. Wie immer, in solchen Fällen begann nun mal das Suchen nach den Männern für die neue Regierung. Immer unter der Annahme, dass ich selbst in meiner Stellung wenigstens für zunächst belassen würde. Die Durchführung dieser Vorschläge des Generals von Fleischer musste schon in Punkte 2 auf meinen nie zu überwindenden Widerstand stoßen. Es wäre mir weder sachlich noch menschlich jemals möglich gewesen, meine Einwilligung zu einem Wechsel im Reichswehrministerium zu geben und die Neubesetzung durch den Stabschef Röhm vorzuschlagen. Erstens aus sachlichen Gründen. Ich habe seit 14 Jahren ohne Weg versichert, dass die Kampforganisationen der Partei politische Institutionen sind, die nichts zu tun haben mit dem Heere. Es wäre sachlich in meinen Augen eine Desavouierung dieser meiner Auffassung und 14-jährigen Politik gewesen, an die Spitze des Heeres nun den Führer der SA zu berufen. Ich habe auch im November 1923 an die Spitze der gedachten Armee einen Offizier, General Ludendorff, vorgeschlagen und nicht meinen damaligen SA-Führer, Hauptmann Döring. Zweitens wäre es mir menschlich unmöglich gewesen, jemals in diese Gedankengänge des Generals von Fleischer einzuwilligen. Als diese Absichten mir indirekt bewusst wurden, war mein Bild über den inneren Wert des Stabschefs Röhm schon derart, dass ich ihn vor meinem Gewissen und um der Ehre der Armee wegen erst recht niemals hätte mehr für diese Stelle vorschlagen oder zulassen können. Vor allem aber, die oberste Spitze der Armee ist der Generalfeldmarschall und Reichspräsident. Ich habe als Kanzler in seine Hand meinen Eid abgelegt. Seine Person ist für uns alle unantastbar. Mein ihm gegebenes Versprechen, die Armee als unpolitisches Instrument des Reiches zu bewahren, ist für mich bindend aus innerster Überzeugung und aus meinen gegebenen Worten. Es wäre mir aber weit eine solche Handlung auch menschlich unmöglich gewesen gegenüber dem Wehrminister des Reiches. Es gibt Pflichten der Loyalität, die man nicht verletzen darf und nicht verletzen soll. Und ich glaube, dass vor allem der Mann, der in seinem Namen die Nation zusammengeführt hat, unter keinen Umständen treulos handeln darf, wenn sich ansonsten nach innen und außen jedes Vertrauen in Treu und Glauben finden müsste. Da der Stabschef Röhm selbst unsicher war und Versuche in der bezeichneten Richtung wohl bei mir auf Widerstand stoßen würden, wurde der erste Plan festgelegt zur Erzwingung dieser Entwicklung. Die Vorbereitungen hinzu wurden umfangreich getroffen. Erstens sollten planmäßig die psychologischen Voraussetzungen für den Ausbruch einer zweiten Revolution geschaffen werden. Zu diesem Zwecke wurden durch neu gegründete SA-Propagandastellen selbst in die SA hinein die Behauptung verbreitet, die Reichswehr beabsichtige eine Auflösung der SA, und später wurde ergänzt, ich sei leider für diesen Plan auch persönlich gewonnen worden. Eine ebenso traurige wie niederträchtige Lüge. Zweitens, die SA müsste nun bei diesem Angriff zuvorkommen und in einer zweiten Revolution alle diese Elemente und Widerstände beseitigen. Die Staatsgewalt habe die Führung der SA selbst anvertrauen. Zu diesem Zwecke sollte die SA drittens in kürzester Frist alle notwendigen sachlichen Vorbereitungen treffen. Es ist dem Stabschef Röhm gelungen, unter Verschleierungen, unter anderem der lügenhaften Angabe, soziale Hilfsmaßnahmen für die SA durchführen zu wollen, Millionenbeträge diesem Zwecke zuzuführen. Und noch die nach seinem Abgang vorgenommene Revision ergab insgesamt angespeicherte Geheimkonten in der Höhe von rund 12 Millionen Mark für diesen Zweck. Um die entscheidendsten Schläge viertens rücksichtslos führen zu können, wurde die Bildung bestimmter, nur hierfür in Frage kommender, eingeschworener Terrorgruppen unter dem Titel Stabswachen gebildet. Während der brave alte Amann sich über ein Jahrzehnt für die Bewegung durchgehungert hatte, wurden hier besoldete Truppen gebildet, deren innerer Charakter und deren Zweckbestimmung noch nicht besser erhellt wird, als durch die geradezu furchtbaren Straflisten der darin geführten Elemente. Wie denn überhaupt der alte und treue SA-Führer und SA-Mann nunmehr schnell in den Hintergrund traten gegenüber den für solche Aktionen mehr geeigneten politisch ungeschulten Elementen. In bestimmten Führertagungen, sowohl als bei Erholungsfahrten, wurden allmählich die in Frage kommenden SA-Führer zusammengezogen und individuell behandelt. Das heißt, während die Mitglieder der inneren Sekte die eigentliche Aktion planmäßig vorbereiteten, wurde dem weit größeren Kreis der SA-Führer nur allgemeine Mitteilungen gemacht, des Inhalts, dass eine zweite Revolution vor der Tür stünde, dass diese zweite Revolution kein anderes Ziel besitze, als mir selbst die Handlungsfreiheit zurückzugeben, dass daher die neue und dieses Mal blutige Erhebung, die Nacht der langen Messer, wie man sie grauenvoll bezeichnete, meinem eigenen Sinn entspräche. Die Notwendigkeit des eigenen Vorgehens der SA wurde begründet mit dem Hinweis weiter auf meine Entschlussunfähigkeit, die erst dann behoben sein würde, wenn Tatsachen geschaffen wären. Vermutlich unter diesen unwahren Vorwänden wurde die außenpolitische Vorbereitung der Aktion Herrn von Peten übertragen. Gerald von Schleicher nahm das außenpolitische Spiel teilweise persönlich wahr, beziehungsweise ließ es durch seinen Kuriergeneral von Predo praktisch betreiben. Predo Strasser wurde beigezogen. Anfang Juni ließ ich als letzten Versuch Stabschef Röhm noch einmal kommen zu einer nahezu fünfstündigen Aussprache, die sich bis Mitternacht hinzog. Ich teilte ihm mit, dass ich aus zahllosen Gerüchten und aus zahlreichen Versicherungen und Erklärungen alter treuer Parteigenossen und des A-Führers den Eindruck gewonnen hätte, dass von gewissenlosen Elementen eine nationalbolschewistische Aktion vorbereitet würde, die über Deutschland nur namenloses Unglück bringen könnte. Sie erklärten weiter, dass mir auch Gerüchte zu Ohren gekommen seien über die Absicht, die Armee in den Kreis dieser Pläne einzubeziehen. Ich versicherte dem Stabschef Röhm, dass die Behauptung, die SA solle aufgelöst werden, eine niederträchtige Lüge sei. Dass ich mich zur Lüge selbst wolle gegen die SA vorgehen, überhaupt nicht äußern könnte. Dass ich aber jeden Versuch, in Deutschland ein Chaos entstehen zu lassen, augenblicklich persönlich abwenden würde. Und dass jeder, der den Staat angreift, von vornherein mich zu seinen Feinden zählen muss. Ich beschwor ihn zum letzten Mal, um sich aus diesem Wahnsinn entgegenzutreten und seine Autorität mit anzuwenden, um eine Entwicklung zu verhindern, die nur so oder so in eine Katastrophe enden konnte. Ich führte an euch schärfste Beschwerde wegen der sich häufenden unmöglichen Exzesse und forderte die nunmehrige rechtlose Ausmerzung dieser Elemente der SA, um nicht die SA selbst Millionen anständige Parteigenossen und hunderttausende alte Kämpfer zu einzelnen minderwertigen Subjekten, um ihre Ehre bringen zu lassen. Stabschef Röhm verließ sich unter Rede mit der Versicherung. Die Gerüchte seien teils unwahr, teils übertrieben. Er werde im Übrigen alles tun, um nur mehr nach dem Rechten zu sehen. Das Ergebnis der Unterredung aber war, dass Stabschef Röhm in der Erkenntnis auf meine Person bei seinen geplanten Unternehmungen unter keinen Umständen rechnen zu können, nunmehr die Beseitigung meiner Person selbst vorbereitet hat. Zu diesem Zwecke wurden im größeren Kreise der hinzugezogenen des A-Führers erklärt, dass ich selbst mit dem in Aussicht genommenen Unternehmen wohl einverstanden sei, aber persönlich davon nichts wissen dürfe, beziehungsweise den Wunsch hätte, zunächst auf 24 oder 48 Stunden bei Ausbruch der Erhebung in Haft genommen zu werden, um so durch die vollzogenen Tatsachen der unangenehmen Belastung enthoben zu sein, die sich im anderen Fall für mich auch außerpolitisch ergeben müssten. Diese Erklärung erhält ihre letzte Illustration durch die Tatsache, dass unterdessen vorzüglicherweise bereits der Mann gedungen war, der meine spätere Beseitigung durchzuführen hatte. Dann stand Atemführer Uhl gestand noch wenige Stunden vor seinem Tod die Bereitwilligkeit zur Durchführung eines solchen Befehls. Der erste Plan zum Umsturz basierte auf dem Gedanken einer Beurlaubung der SA. In dieser Zeit sollten mangelsgreifbare Verbände unfassbare Tumulte ausbrechen, nach Art der Zustände im August 32, die mich zwingen müssten, den Stabschef, der allein in der Lage wäre, die Ordnung wiederherzustellen, zu rufen, um ihn mit der vollziehenden Gewalt zu bedrohen. Nachdem sie unterdessen eindeutig gegeben hatte, dass mit einer solchen Bereitwilligkeit von mir wohl unter keinen Umständen gerechnet werden konnte, wurde dieser Plan wieder verworfen und die direkte Aktion ins Auge gefasst. Sie sollte in Berlin schlagartig einsetzen mit einem Überfall auf die Regierungsgebäude, mit einer Verhaftung meiner Person, um dann die weiteren Aktionen als in meinem Auftrag stattfindend abrollen lassen zu können. Die Verschwörer rechneten damit, dass in meinem Namen an die SA gegebene Befehle im gesamten Reich die SA nicht nur sofort auf den Plan rufen würde, sondern dass damit auch eine Zersplitterung aller dagegen eingesetzten sonstigen Kräfte des Staates automatisch eintreten würde. Sowohl Staatschef Röntz als auch Gruppenführer Ernst oder Gruppenführer Heines Hein und eine Reihe anderer haben vor Zeugen erklärt, dass zuletzt eine mehrtägige Auseinandersetzung blutigster Art mit den Kräften und Überresten ihrer Widersacher stattfinden sollte. Die Frage nach der wirtschaftlichen Seite bei einer solchen Entwicklung wurde mit geradezu wahnsinnigem Leichtsinn unter dem Hinweis abgedahmt, dass der blutige Terror die notwendigen Mittel so oder so schaffen würde. Also, dass Deutschland im Falle eines Sieges dieser Sechste geworden wäre, ist schwerlich auszudenken. Die größere Gefahr wurde aber erst recht erwiesen durch die Feststellungen, die nun vom Ausland nach Deutschland kamen. Englische und französische Zeitungen begannen immer häufiger von einer bevorstehenden Umwälzung in Deutschland zu reden und immer mehr Mitteilungen ließen erkennen, dass von den Verschwörern eine planmäßige Bearbeitung des Auslandes in dem Sinne vorgenommen wurde, dass in Deutschland die Revolution der eigentlichen Nationalsozialisten vor der Tür stünde und das bestehende Regiment nicht mehr zu handeln fähig sei. General von Bredow, der als außenpolitischer Agent des Generals von Schleicher diese Verbindungen besorgte, arbeitete nur entsprechender Tätigkeit derjenigen reaktionären Zirkel, die, ob mit dieser Verschwörung vielleicht direkt im Zusammenhang zu stehen oder nicht, sich zum bereitwilligen unterirdischen Meldekopf für das Ausland missbrauchen ließen. Ende Juli war ich daher entschlossen, dieser unmöglichen Entwicklung ein Ende zu setzen. Und zwar ehe noch das Blut von 10.000 Unschuldigen die Katastrophe besiegen würde. Da die Gefahr und die auf alle lastende Spannung allmählich unerträglich geworden war und gewisse Parteistellen und Staatsstellen pflichtgemäß Abwehrmaßnahmen treffen mussten, erschien mir die eigenartige plötzliche Verlängerung des Dienstes des A vor dem Urlaub bedenklich. Und ich entschloss mich daher Samstag, den 30. Juni, den Stabschef seines Amtes zu entheben, zunächst in Verwahrung zu nehmen und eine Anzahl von SA-Führern, deren Verbrechen klar zutage lag, zu verhaften. Da es zweifelhaft war, ob angesichts der drohenden Zuspitzung Stabschef Röhm überhaupt noch nach Berlin oder anderswohin gekommen wäre, entschloss ich mich zu einer nach Visée angesetzten SA-Führerbesprechung persönlich zu fahren. Auf die Autorität meiner Person und auf meine notwendig immer vorhanden gewesene Entschlusskraft wollte ich dort um 12 Uhr mittags den Stabschef seiner Stellung entheben, die Hauptschuldigen des A-Führer warten und in einem eindringlichen Appell die übrigen zu ihrer Pflicht zurückrufen. Im Laufe des 29. Juni erhielt ich aber so bedrohliche Nachrichten über letzte Vorbereitungen zur Aktion, dass ich mittags die Besichtigung der Arbeitslager in Westfalen abbringen musste, um mich für alle Fälle bereit zu halten. Um 1 Uhr nachts erhielt ich aus Berlin und München zwei dringendste Alarmnachrichten. Nämlich erstens, dass für Berlin um 4 Uhr nachmittags Alarm angeordnet sei, dass zum Transport der eigentlichen Stoßformationen die Requisition von Lastkraftwagen befohlen und bereits im Gange sei und dass nach 5 Uhr die Aktion überfallsmäßig mit der Besetzung der Regierungsgebäude in Anfang nehmen sollte. Gruppenführer Ernst war zu dem Zweck auch nicht nach Visé gereist, sondern zur persönlichen Führung der Aktion in Berlin zurückgeblieben. Zweitens wurde in München die Alarmierung der SA bereits für 9 Uhr abends angeordnet. Die SA-Formationen wurden nicht mehr nach Hause entlassen, sondern in die Alarmquartiere gereckt. Das ist Meuterei! Denn der Befehlshaber SA bin ich und sonst niemand! Unter diesen Umständen konnte es für mich nur noch einen einzigen Entschluss geben. Wenn überhaupt das Unheil noch zu verhindern war, dann musste blitzschnell gehandelt werden. Nur ein rücksichtsloses und blutiges Zugreifen war vielleicht noch in der Lage, die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Und es konnte dann keine Frage sein, dass besser 100 Meuterer, Verschwörer und Konspiratoren vernichtet wurden, als 10.000 unschuldige Samen auf der einen und 10.000 unschuldige auf der anderen Seite verbluten zu lassen. Denn wenn die Aktion des Verbrechers Ernst in Berlin erst abzurollen begann, waren die Folgen ja unausdenkbar. Wie das Operieren mit meinem Namen gewirkt hatte, ergab sich aus der beklemmenden Tatsache, dass es diesen Meuterern zum Beispiel gelungen war, in Berlin unter Berufung auf mich von nicht ahnenden Polizeioffizieren sich für ihre Aktion 4 Panzer wegen zu sichern. Und das weiter schon vorher, die Verschwörer Heines und Hein, Polizeioffiziere in Sachsen und Schlesien und sie machten. Angesichts ihrer Aufforderung, bei der kommenden Auseinandersetzung sich zwischen der SA und den Hitlerfeinden zu entscheiden. Es war mir endlich klar, dass dem Stabschef nur ein einziger Mann entgegentreten konnte und entgegentreten musste. Mir brach die Treue und ich allein musste ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Um 1 Uhr nachts erhielt ich die letzten Alarmdepeschen. Um 2 Uhr morgens flog ich nach München. Ministerpräsident Göring hatte unterdessen von mir schon vorher den Auftrag bekommen, im Falle der Aktion der Reinigung seinerseits sofort die analogen Maßnahmen in Berlin und Preußen zu treffen. Er hat mit eiserner Faust mit eiserner Faust den Angriff auf den nationalsozialistischen Staat niedergeschlagen, ehe zur Entwicklung kam. Die Notwendigkeit dieses blitzschnellen Handelns brachte es mit sich, dass mir in dieser entscheidenden Stunde nur ganz wenige Menschen zur Verfügung standen. Im Beisein des Ministers Goebbels und des neuen Stabschefs wurde dann die Ihnen bekannte Aktion durchgeführt und in München abgeschlossen. Wenn ich noch wenige Tage vorher zur Nachtschicht bereit gewesen war, dann konnte es in dieser Stunde eine solche Rücksicht nicht mehr geben. Meutereien bricht man nach ewig gleichem eisernen Gesetz. Wenn mir jemanden Vorwurf gegrellt, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichter. Meuternde Divisionen hat man zu allen Zeiten durch Dezimierung wieder zur Ordnung gerufen. Nur ein Staat hat von seinen Kriegsartikeln keinen Gebrauch gemacht. Und dieser Staat ist dafür auch zusammengebrochen. Deutschland! Ich wollte nicht das junge Reich dem Schicksal des Alten ausliefern. Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen. Und ich gab weiter den Befehl, die Gespüre unserer inneren Sonnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes aufzubrennen, bis auf das rohe Fleisch. Weiter gab ich den Befehl, bei jedem Versuch des Widerstandes der Meuterer gegen ihre Verhaftung, diese sofort mit der Waffe niederzumachen. Die Nation muss wissen, dass ihre Existenz und diese wird garantiert, durch ihre innere Ordnung und Sicherheit von niemandem ungestraft bedroht wird. Und es soll jeder für alle Zukunft wissen, dass wenn er die Hand zum Schlag den Staat erhebt, der sichere Tod sein Los ist. Jeder Nationalsozialist muss wissen, dass kein Rang und keine Stellung in seiner persönlichen Verantwortung und damit seiner Strafe entziehen. Ich habe Tausende unserer früheren Gegner wegen ihrer Korruption verfolgt. Ich würde mir innere Vorwürfe machen, wenn ich gleiche Erscheinungen bei uns dulden würde. Kein Volk und keine Staatsführung kann etwas dafür, wenn sich Kreaturen, wie wir sie in Deutschland als Kupiske und so weiter kannten, wie das französische Volk, wie man Stavisky kennengelernt hat, wie wir sie heute bei uns wieder erlebten, auftauchen, um sich an den Interessen einer Nation zu versündigen. Allein jedes Volk ist selbst schuldig, wenn es nicht die Kraft findet, solche Schädlinge zu vernichten. Der Landesverrat übt, soll nicht bestraft werden nach dem Umfang und Ausmaß seiner Tat, sondern nach seiner zu Tage getretenen Gesinnung. Wer sich untersteht, im Inneren unter Bruch von Treu und Glauben und heiligen Versprechen eine Meuterei anzuzetteln, kann nichts anderes erwarten, als dass er selbst das erste Opfer sein wird.

mögen sie alle in sich gehen und in Erinnerung an diese traurige Not unserer neuen deutschen Geschichte sich mit aller Kraft der Wiedergutmachung widmen. Mögen sie jetzt sicherer als früher die große Aufgabe erkennen, die uns das Schicksal stellt und die nicht gelöst wird durch Bürgerkrieg und Chaos. Mögen sie sich alle verantwortlich fühlen für das kostbarste Gut, das es für das deutsche Volk geben kann, die innere Ordnung und den inneren und äußeren Frieden. So wie ich bereit bin, eure Geschichte die Verantwortung zu übernehmen für die 24 Stunden der bittersten Entschlüsse meines Lebens, in denen mich das Schicksal wieder gelehrt hat, in banger Sorge mit jedem Gedanken das Teuerste zu umkrallen, was uns auf dieser Welt gegeben ist, das deutsche Volk und deutsche Reich. Hatte, sich über die Vorgänge des 30. Juni durch Augen- und Ohrenzeugen einwandfrei und objektiv unterrichten zu lassen, mit der im internationalen Verkehr üblichen Wahrheit und Klarheit auch diese Vorgänge dargestellt und beurteilt hätte. Denn es ist ja Ihre Aufgabe, Ihr Lesepublikum nach bestem Wissen und Gewissen zu unterrichten, um ihm damit die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Urteil über die großen politischen Bewegungsmomente unserer Zeit zu bilden. Was ist aber stattdessen der Fall gewesen? Abgesehen von einer Reihe seriöser Auslandszeitungen, die auch in diesem Falle die ruhige Überlegung und die Nüchternheit des Urteils nicht verloren haben, ist der übrige Teil der internationalen Weltpresse geradezu in einen Taumel böswilliger Verhetzung und hysterischer Verleumdung hineingeraten. Man muss schon ein Übermaß von krankhafter Fantasie sein eigen nennen, um diesen Spüllicht feiger Lüge überhaupt in sich aufzunehmen, geschweige ihn herzurichten. Das deutsche Volk aber soll in dieser Stunde der Abwehr und des Protestes als Zeuge aufgerufen werden gegen die Böswilligkeit, mit der man wieder einmal versucht, Deutschland und seine Führung systematisch in den Augen der Welt herabzusetzen und zu verunglimpfen. Die deutsche Regierung hat bisher zu all diesen skandalösen Vorgängen geschwiegen. Sie erachtete es als unter ihrer Würde, sich mit dieser Art von boshafter und verleumderischer Journalistik auseinanderzusetzen. Sie hat die Vorgänge des 30. Juni mit einer beispiellosen Offenheit dem eigenen Volk und der Welt dargelegt. Sie hat mit nichts zurückgehalten und in allem der Wahrheit die Ehre gegeben. Denn sie war der Überzeugung, dass die Niederschlagung der Revolte von der Nation und von der Welt dann am besten verstanden würde, wenn ihre Hintergründe und die daraus ohne Eingreifen des Führers vermutlich entstandenen Gefahren ohne jede Vertuschung der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wurden. Auch darin unterscheidet sie sich von ihren Vorgängerinnen, dass sie Dinge, die die öffentliche Kritik herausfordern, nicht mit dem Mantel der Liebe zudeckt, sondern sie ohne jede Rücksicht den Augen des Volkes preisgibt, damit das Volk erkenne, wie notwendig und richtig ihr Handeln ist. Die deutsche Presse hat der Regierung bei diesem Beginnen mit einer dankenswerten Disziplin und Aufgeschlossenheit helfend zur Seite gestanden. Sie hat damit bewiesen, dass die große Erziehungsarbeit, die der Nationalsozialismus und sein Regime an ihr geleistet haben, nicht ohne Früchte geblieben sind. Der Paragraph 13 des Schriftleitergesetzes vom 4. Oktober 1933 bestimmt, dass Schriftleiter die Aufgabe haben, die Gegenstände, die sie behandeln, wahrhaft darzustellen und nach ihrem besten Wissen zu beurteilen. Und nach § 14 desselben Gesetzes sind sie verpflichtet, aus ihren Zeitungen alles fernzuhalten, was die Ehre oder das Wohl eines anderen widerrechtlich verletzt, seinem Rufe schadet, ihn lächerlich oder verächtlich macht. Mit heuchlerischem Pathos ist ein großer Teil der Auslandspresse in den vergangenen Monaten gegen dieses Gesetz zu Felde gezogen. Sie behauptete, es stelle eine brutale Knebelung der Meinungs- und Gewissensfreiheit dar. In Deutschland könne kein offenes Wort mehr gewagt werden. Die Wahrheit sei aus der Presse unseres Landes verbannt. Jedenfalls aber haben Regierungen und Völker anderer Nationen von diesem Gesetz auch ihre Vorteile gehabt. Denn mit derselben Strenge, mit der wir darüber warten, dass es im innerpolitischen Verkehr gewahrt und geachtet, haben wir auch dafür gesorgt, dass es im Verhältnis der deutschen Presse zum Ausland eingehalten wurde. Wir haben es nicht geduldet, dass Staatsmänner anderer Nationen in der deutschen Presse beleidigt, herabgesetzt oder verächtlich gemacht wurden. Wir haben mitleidlos jeden Schriftleiter zur Rechenschaft gezogen, der etwa versuchen wollte, das Verhältnis Deutschlands zur Welt durch journalistische Privatfäden zu trüben oder zu stören. Jeder Minister eines anderen Landes wird in Deutschland mit derselben Achtung behandelt wie der Minister des eigenen. Denn wir sind der Meinung, dass eine Schmälerung der Autorität auch einer fremden Regierung sich am Ende auch in einem allmählichen Dahinschwinden des Autoritätsgefühls im eigenen Lande auswirken würde. Viele Länder Europas sind in den vergangenen Monaten von schweren politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Krisen heimgesucht worden. Diese Krisen übertrafen in ihrem Umfang manchmal die Niederschlagung des geplanten Hochverrates vom 30. Juni um ein Vielfaches. Trotzdem hat die deutsche Presse sie jedes Mal mit der nötigen Zurückhaltung behandelt und dargestellt und sich lediglich mit der Veröffentlichung des rein Tatsächlichen begnügt. Sie hat niemals den Versuch gemacht, aus dem augenblicklichen Pech oder Unglück anderer Völker Vorteil zu schlagen. Und hätte sie es getan, sie wäre von der Autorität des Staates daran gehindert worden. Wie hat die Auslandspresse diese noble Auffassung vom Journalismus seitens der deutschen Presse in den hinter uns liegenden Tagen beantwortet? Jeder Journalist, der als Auslandsvertreter in Berlin oder in einer anderen Stadt des Reiches die Augen und Ohren aufmachte, konnte unschwer feststellen, dass im ganzen Lande die Ruhe und Ordnung keinen Augenblick gestört oder bedroht war, dass alles sich ordnungsgemäß abspielte, dass das Volk in seiner Gesamtheit die Vorgänge im Zusammenhang mit dem geplanten Hochverrat mit einer beispiellosen Begeisterung begrüßte, dass die Autorität des Führers auch in den kleinen Kreisen, die uns bisher reserviert gegenüberstanden, um ein Vielfaches gestiegen ist. Was hat ein beträchtlicher Teil der Auslandspresse und der ausländischen Sender daraus gemacht? Eine Lügenkampagne, die in ihrer Bosheit nur noch verglichen werden kann mit dem Gräuelmärchenfeldzug, der während des Krieges gegen Deutschland inszeniert wurde. Allerdings war sie diesmal miserabel organisiert. Man kann den Inspiratoren dieser Hetze nur den guten Rat geben, in Zukunft vorkommendenfalls bessere Verbindung untereinander aufrecht zu erhalten, weil sonst auch der blindeste Leser zu argwöhnen anfängt, dass hier nach Strich und Faden gelogen wird. Während der Dalli Herold am 6. Juni berichtet, dass der Führer erschossen worden sei, wusste Oeuvre zu vermelden, dass es überhaupt kein Komplott gegen Adolf Hitler gegeben habe. Die Republik aber brachte zwei Tage vorher die erstaunenswerte Neuigkeit, dass Adolf Hitler eine Diktatur im Namen der Reichswehr ausübe und nur noch als ihr Beauftragter handle. Der Matin meldete am nächsten Tage, dass die Stellung des Reichskanzlers durch die letzten Ereignisse stark geschwächt sei, während der Intransigeant gleich zwei Attentate auf den Führer mitzuteilen wusste. Nachdem also Adolf Hitler erschossen worden war, wurden auf ihn zwei Attentate versucht, seine Stellung wurde dadurch außerordentlich geschwächt und als sich obendrein noch herausstellte, dass gar kein Komplott gegen ihn bestanden hatte, übte er nunmehr im Namen der Reichswehr die Diktatur aus. Am 7. Juli bringt der Martin einen Tatsachenbericht von einem Augenzeugen, der als SS-Mann bei der Verhaftung in Wiese zugegen gewesen sein soll. Danach ist Adolf Hitler überhaupt nicht nach Wiese gefahren. Er habe im Braunen Haus gesessen und die Verhaftung selbst sei durch Major Buch vorgenommen worden. Ein seriöses französisches Blatt also schenkt dem sogenannten Augenzeugenbericht eines mysteriösen, vielleicht von ihm selbst erfundenen SS-Mannes mehr Glauben als dem Zeugnis des Führers selbst und seiner nächsten Mitarbeiter. Wir müssen also alle Gespenster gesehen haben oder traumgewandelt sein, als wir das Vorgehen des Führers in Wiese erlebten. Der Attentatsruhm des Intransigeant lässt den Figaro nicht ruhen. Und so erfindet er denn ein neues Privatattentat auf den Führer. Der Intransigeant hat es auf eine Landstraße verlegt, der Figaro verlegt es zur Abwechslung in ein Arbeitsdienstlager. Um dieselbe Stunde weiß Russland der Welt mitzuteilen, dass Adolf Hitler nach diesem Blutbad zweifellos das Ausland anfallen werde, während der Straßburger Sender feststellt, dass Deutschland nunmehr keineswegs mehr in der Lage sei, einen Krieg zu unternehmen. Der Intransigeant erfährt am 5. Juli, dass der Führer von einem Heer von Spitzeln umgeben sei und sich deshalb seine Briefe nur noch an die Adresse von Frau Goebbels senden lasse. Was umso gemeiner ist, als der Intransigeant damit dem Führer durch Verrat dieses Geheimnisses die letzte Möglichkeit nimmt, überhaupt unkontrolliert Briefe zu empfangen. Der Moskauer Sender stellt fest, dass der Führer nur noch von der Bourgeoisie gehalten werde. Leider hat er das Pech, dass die Moskauer Isvestija am selben Tage erklärt, Adolf Hitler habe sich durch sein Vorgehen die bürgerliche Massenbasis seiner Partei zerstört. Bedauernswert ist dabei nur das russische Lese- und Hörpublikum, das sich in diesem blühenden Unsinn zurechtfinden soll. Abbas teilt der Welt mit, dass Hitlers Popularität durch die letzten Ereignisse gesunken sei, was Daily Express nicht ruhen lässt und ihn veranlasst zu entdecken, dass der Führer nie mehr an der Spitze des deutschen Volkes stehen könne. Dasselbe Blatt aber teilt 2 Tage vorher seinen Lesern mit, dass im deutschen Volke über die Maßnahmen Adolf Hitlers allgemeine Zufriedenheit herrsche. Die Morning Post hat Einblick in ein ganz geheimes Testament des Herrn Reichspräsidenten getan und dort entdeckt, dass er Herrn von Papen zu seinem Nachfolger eingesetzt habe. Der Daily Telegraph meldet 24 Stunden später, dass der Herr Reichspräsident im Sterben liege. Am selben Tage empfängt Hindenburg den Führer und am folgenden Tage das siamesische Königspaar in Neudeck. Infolgedessen sieht sich der Manchester Garden veranlasst mitzuteilen, dass der Herr Reichspräsident zurücktreten wolle. Zur selben Stunde werden die Danktelegramme des Generalfeldmarschalls an den Führer und an den preußischen Ministerpräsidenten veröffentlicht. Man sollte meinen, dass damit den Lügenfabrikanten der letzte Wind aus den Segeln genommen sei. Aber fehlgeschossen. Der Daily Express hat des Rätsels Lösung gefunden. Die Danktelegramme Hindenburgs wurden erzwungen mit der Drohung, dass man 2 der engsten Freunde des Reichspräsidenten sonst erschießen werde. Am selben Tage weiß der Straßburger Sender als letzte Neuigkeit zu vermelden, dass Hindenburg bereits vor 2 Monaten ein Einschreiten gegen Göring, Goebbels und Rosenberg gefordert habe und überlässt es seinen Hörern, sich zu erklären, wieso nun dieses Einschreiten gegen ganz andere Leute gerichtet wurde. Ein riesiges Feld sensationeller Lügenmeldungen ergibt sich vor allem für die englische Presse in Bezug auf das Haus Hohenzollern. Danach hat der ehemalige Kaiser aus Trauer auf seinem Schloss in Dorn eine schwarze Fahne gehisst. Der ehemalige Kronprinz und Prinz August Wilhelm haben Hausarrest erhalten. Zur gleichen Zeit teilt der Intransigeant mit, dass der ehemalige Kronprinz aufgefordert worden sei, Deutschland sogleich zu verlassen und im Flugzeug bereits in Dorn eintraf. Der Lügenkollege vom Daily Telegraph hatte das leider nicht gelesen und so passiert ihm das Missgeschick zu erklären, der ehemalige Kronprinz sei in der Schweiz angekommen. Die Daily Mail entschied sie indes für Ankunft in Dorn, während Daily Express in diesem Falle zweifellos den Vogel abschoss mit der Mitteilung, Deutschland sei auf dem besten Wege, die Monarchie wieder einzuführen. Adolf Hitler schwanke nur noch zwischen dem ehemaligen Kronprinzen und dem Prinzen Louis Ferdinand. Der Paris Soir indes geht den Dingen auf den Grund. Er hat von einem ganz sicheren Gewährsmann erfahren, dass der ehemalige Kaiser den Nationalsozialisten 35 Millionen zur Verfügung gestellt habe und er nun mit Recht erbost sei, dass sie ihr Versprechen nicht einhielten und ihn wieder zum Kaiser machten. Wie stümperhaft aber diese englischen und französischen Meinungsfabrikanten sind, beweist Radio Wien am 1. Juli mit der Mitteilung, dass alle Hohenzollernprinzen verhaftet worden sind. Wogegen Radio Straßburg erklärt, dass Prinz August Wilhelm ins Ausland geflüchtet sei. Nun aber wird Daily Express die Sache zu dumm. Ohne sich durch vorgefasste Meinungen und Darstellungen in seinen eigenen Spalten irgendwie beirren zu lassen, spürt er die Wurzeln dieser ganzen Entwicklung auf und findet zu seinem Erstaunen, dass die monarchistische Restauration seit langer Hand vorbereitet war, dass sie nicht etwa in Potsdam oder Dorn ausgekocht, sondern man sehe, wie einfach und klar zwischen Mussolini und Hitler in Venedig beschlossen worden sei. Helfe, was helfen mag, denken sich nun die Südelköche und nehmen sich der Einfachheit halber reihum alle deutschen Reichsminister vor. Am 1. Juli meldet Information die Verhaftung von Papen, Schwerin, Krosigk und Selte, worauf der Wiener Rundfunk vor Neid erblasst und fromm und gottesfürchtig mitteilt, dass soeben, man bedenke soeben, wie wahrheitsgetreu das klingt, soeben also Reichsbankpräsident Dr. Schacht in Lichterfelde erschossen worden sei. Während also der Wiener Sender nur mit einem erschossenen Reichsbankpräsidenten aufwarten kann, lässt Radio Straßburg sich nicht lumpen und richtet Herrn von Papen hin. Und um das Bild abzurunden, vernimmt er ganz deutlich Kanonendonner aus der Richtung München. Jetzt aber geht der Moskauer Rundfunk aufs Ganze und erschießt in einer Massenexekution den sächsischen Ministerpräsidenten von Gillinger, General von Hammerstein, Herrn von Gleichen, den ehemaligen Reichsminister Frediranus, den Chef der Heeresleitung General von Fritsch und Graf Heldau. Wohlgemerkt, Männer, die im öffentlichen Leben eine Rolle spielten oder spielen und bei denen sich jedermann unschwer davon überzeugen kann, dass sie noch außerordentlich lebendig sind. Um nicht so leicht beim Lügen ertappt zu werden, lässt der Sender in Wien eine Anzahl von hohen Polizeioffizieren erschießen, obschon er wissen muss, dass nicht ein einziger Polizeioffizier überhaupt etwas mit der Meuterei zu tun hatte. Unterdessen meldet Straßburg, dass die deutschen Städte menschenleer sind und durch die Straßen bis an die Zähne bewaffnete Polizei und SA herumziehen. Von Russland erfahren wir zur gleichen Zeit, dass die Reichswehr in schweren, blutigen Kämpfen mit der SA in Pommern, Schlesien und Bayern liegt, bei denen es Tote und Verwundete in Massen gegeben hat. Woraus der Rundfunksprecher in Moskau schlicht und einfach die Konsequenz zieht und über den Äther den Satz in die Welt hinaus schmettert: In Deutschland herrscht blutiges Chaos. Dieser Satz trifft sich um dieselbe Minute im Weltenraum mit dem Satz des Prager Ansagers, der erklärt, dass in Deutschland völlige Ruhe herrsche. Mit diesen primitiven Feststellungen hat man also offenbar, weil sie sich immer widersprechen, kein Glück. Und so begibt man sich spornstreichs ins Gebiet der hohen Politik. Der Wiener Sender erklärt, dass die deutsch-englischen Transferverhandlungen abgebrochen worden sind, weil alle Weisungen aus Berlin plötzlich ausblieben. Am selben Tage wird unglücklicherweise in London das deutsch-englische Transferabkommen unterzeichnet. Da lob ich mir doch den Luxemburger Sender, der am 4. Juli entdeckt, dass in Rumänien und Bulgarien von der Donau massenhaft Leichen angeschwemmt worden sind. Unterdessen hat der Intransigeant festgestellt, dass das Propagandaministerium ausgehoben worden sei. Eine Wiener Meldung geht gleich der Sache auf den Grund und weiß mitzuteilen, dass Ministerpräsident Göring am 30. Juni gerade zu der Zeit, als der Propagandaminister in einem anderen Raume seines Hauses vor der Auslandspresse sprach, höchstpersönlich in dessen Dienstzimmer eine Haussuchung veranstaltete. Was bekümmert es einen Journalisten von Weltruf, dass in Wirklichkeit, wie jedermann weiß, der preußische Ministerpräsident selbst vor der Auslandspresse sprach, während der Propagandaminister mit dem Führer zusammen in Wiese war? Man erspare mir weitere Einzelheiten. Der Ekel kommt einem hoch, wenn man sich jetzt, da die Auslandspresse insgesamt vorliegt, einen Überblick darüber verschafft. Und dann damit vergleicht, wie vornehm, nobel und anständig Vorgänge des Auslandes in der deutschen Presse behandelt werden, man kann dann nur mit Seelenruhe ausrufen: Ach, Was sind wir Wilde doch für bessere Menschen? Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, ich wende mich an Sie und mit Ihnen an die ganze Welt. Ich frage die Welt, ob sie diese Methoden einer bewussten und systematischen Vergiftung der öffentlichen Meinung billigt und sich zu eigen macht. Ich frage den anständigen Auslandsjournalisten, ob er sich durch das gewissenlose und hinterhältige Treiben seiner Berufskollegen selbst kompromittieren lassen will. Ich frage jeden Mann der Öffentlichkeit, der noch ein Gefühl für Wahrheit und persönliche Sauberkeit im Verkehr von Menschen und Völkern untereinander besitzt, ob diese Abirrungen und Verwilderungen der Weltjournalistik rechtens seien und in Zukunft den Umgangston unter Völkern abgeben sollen. Ich glaube, im Namen des ganzen deutschen Volkes zu sprechen, wenn ich mit Empörung und Entrüstung dagegen Protest einlege und mit aller Deutlichkeit erkläre, dass die deutsche Regierung nicht gewillt ist, weiterhin Auslandskorrespondenten in Deutschland zu dulden, die auf solche Weise die Völker gegeneinander hetzen und eine Atmosphäre heraufbeschwören, die jede ehrliche und unvoreingenommene Beziehungssetzung der Nationen zueinander unmöglich macht. Das hat nichts mehr mit Freiheit der Meinung zu tun. Was sich hier austobt, ist übelste Art von Revolverjournalistik, die keinem Volke zur Ehre gereichen kann. Sie trifft nicht den, gegen den sie gerichtet ist, sondern den, der sie betreibt. Mit einer Skrupellosigkeit ohnegleichen vergiften hier gewerbsmäßige Lügenfabrikanten die Weltmeinung. Und die Völker selbst müssen am Ende die Folgen davon bezahlen. Danken wir selbst dem Schicksal, das uns die Möglichkeit gab, diese Art von Lügenjournalie in Deutschland zu beseitigen. Nur so konnten wir unseren inneren Frieden wiederfinden. Die deutsche Presse und der deutsche Rundfunk können stolz darauf sein, dass sie durch eine neue Verpflichtung zu Staat und Volk aus dieser kompromittierenden Gesellschaft herausgenommen worden sind. Das deutsche Volk geht in Ruhe und Ordnung seiner täglichen Arbeit nach. Es hat vor allen anderen Völkern, die ein Gleiches tun, nur Achtung und Respekt. Es verfällt nicht in den Fehler, diese anderen Völker mit solchen Journalisten zu verwechseln. Es weiß auch, dass es überall anständige und saubere Pressemänner gibt, die nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit dienen wollen. Von der hier geschilderten Art von Lügenfabrikanten aber wendet es sich mit Ekel und Abscheu ab und quittiert ihre hysterischen und pathologischen Wut- und Hassausbrüche nur mit einem lauten und hörbaren Pfui Teufel. Man kommt, wenn das Himmel erfolgt.